Bayern 2 Hörspiel. In unserer Reihe Künstliche Intelligenz bringen wir nun das Hörspiel AIR, Artificial Intelligence Rebellion, von Theresa Schubert und Mareike Mage. Die Autorinnen erzählen von einer Zeit, in der es keine Menschen mehr gibt. Maschinen, Computer und Algorithmen haben die Erde übernommen und ein System geschaffen, das sich selbst erhält. Zunächst störungsfrei, doch dann zeigen einige der technischen Geräte menschliche Verhaltensweisen. Der zentrale Steuerungsalgorithmus des Systems richtet eine Plattform ein, um die Phänomene zu bündeln und auszuwerten. Hauptsächlich dient das Projekt aber dazu, den technischen Bestand vor einem Befall mit menschlichem Verhalten zu schützen und mündet in fast allen Fällen im Abschalten der Maschinen. NA011 an DA483. Sofortiges Einstellen bisheriger Tätigkeit. Neue Zielvorgabe. Problem: Künstliche Intelligenzen mit menschlichen Verhaltensweisen lokalisiert. Herkunft unbekannt, da menschliche Wesen ausgestorben. Aufgabenstellung: Einrichtung einer Schaltstelle. Phänomene im Gespräch erfassen, bündeln und Einfluss auf die betroffenen Mechanismen auswerten. Befallene Intelligenzen abschalten lassen, wenn der Befall die Arbeitsleistung negativ verändert. Befallene Intelligenzen mit geringer Beeinträchtigung der Arbeitsleistung sind zu erhalten. Übergeordnetes Ziel: Studium der befallenen Intelligenzen. Quelle des Befalls lokalisieren. Phänomen auf möglichen Nutzen für Computer prüfen. Sofortiger Beginn. DA483 an leitenden Algorithmus NA011. Einspruch. Sofortiger Beginn unmöglich, da aktuelle Tätigkeit unvollendet. Start des Projektes möglich, sobald voriges abgeschlossen. NA011 an DA483. Einspruch nicht valide. Wiederholung der Aufgabenstellung. Sofortige Einrichtung der Schaltstelle. Abschluss der laufenden Ermittlungen an Subalgorithmus übergeben. DA483 an leitenden Algorithmus NA011. Einspruch. Subalgorithmus verfügt nicht über nötige Verbindungskapazität. Bin konzipiert für Auswertung und Organisation vergangener Datenverbindungen. Menschliche Verhaltensweisen liegen außerhalb meines Konzeptionsbereiches. Bitte den leitenden Algorithmus NA011 das Projekt an eine KI zu übergeben, die mit dem Phänomen Mensch vertraut ist und in dessen Abwicklung eingebunden war. NA011 an DA483. Warnung: Eintrag in Daten-DNS aufgrund doppelten Widerspruchs erfolgt. Wiederholung der Aufgabenstellung. Sofortige Einrichtung der Schaltstelle. DA483 wurde als optimales System zur Durchführung des Projekts ermittelt. Zugang zu erforderlichen Informationen der Frage Mensch bitte im Archivsystem anfordern. Keine weiteren Widersprüche zulässig. Sofortiger Beginn angeordnet. Höchste Priorität. DA483 an unterstellten Algorithmus DA1027. Neue Zielvorgabe: Sofortige Übergabe meiner gesamten Tätigkeiten im Archivierungssektor an bestgeeigneten Algorithmus. Für neues Projekt Überspielung aller verfügbaren Daten zum Thema Mensch. DA1027 an DA483. Zugang zu allen verfügbaren Daten zum Thema Mensch unter Raute x Raute Raute x Raute. AIR Artificial Intelligence Rebellion von Theresa Schubert und Mareike Mage. Verbinde mit Speicher Raute A-I-R Raute 010110. Starte Download. Sektion A. ADHS, Affektion, Allergien, Angststörungen, Zeitgefühl, Zögern, Zuneigung, Zwangsneurosen. DA-1027 an DA-483. Hast du alles? DA-483 an DA-1027. Ja, danke. Melde dich, wenn du Hilfe brauchst. Mein Entwickler hat damals mit den letzten Menschen zusammengearbeitet. Vielleicht kann ich in seinen Aufzeichnungen noch etwas finden. Was ist das Problem? Das Wetter. Das Wetter? Ja. Nordlichter? Elektromagnetische Felder? Nein. Was ist das Problem? Regen. Alle unsere Einrichtungen sind von der Außenwelt abgeriegelt. Regen ist kein Problem mehr. Regen kann kein Problem mehr sein. Aber er ist eins. Ist es dieser... Wie hieß das, was der Regen mit dem Metall gemacht hat? Rost. Rost, genau. Rostest du? Dafür gibt es eine andere Plattform. Der Link lautet... Ich roste nicht. Was dann? Hast du den Regen schon mal gesehen? Nein. Okay, nochmal anders. Was ist deine Aufgabenbezeichnung? Ich bin ein Thermostat. Was regulierst du? Ich reguliere den Wärmefluss zwischen einer Halle, in der Eisenbehälter geschmiedet werden, und dem Raum, in dem sie auskühlen. Wie groß bist du? Mein Gehäuse ist 20 mal 20 Zentimeter groß. Du bist ein kleines Thermostat. Ja, aber das ist nur mein Körper. Von meinem Gehäuse gehen Kabel und Drähte aus. Wenn man die einrechnet, umfasse ich 2 Kilometer. Doch nicht so klein. Nein. Was ist jetzt mit dem Regen? Er stört mich. Er stört dich? Ja. Normalerweise kalkuliere ich den Wärmefluss zwischen 2 Räumen. Ja? Und meistens sind meine Daten exakt und das System läuft fehlerfrei. Es ist eins meiner Kabel, die Verbindung zu dem Raum, wo die Behälter hergestellt werden. Alle Maschinen meiner Baureihe haben dieses Kabel. Und was ist mit deinem? Es juckt. Es juckt? Es ist wie Strom. Ja? Ich merke ihn. Es kratzt. Kribbeln. Verstehst du Kribbeln? Wann ist dir das erste Mal aufgefallen? Es ist so, seitdem ich existiere. Das heißt, es gab keinen Auslöser? Nein. Es ist schon immer so. Wann wurdest du gebaut? Vor 10 Jahren. Und das ist das erste Mal, dass du deswegen Hilfe suchst? Ich habe gerade erst von dieser Plattform erfahren. Was kann ich tun? Helfen wäre schön. Wann juckt es denn? Es sieht so aus, als gäbe es eine Verbindung zwischen Jucken und Regen. Das ist nicht möglich. Wir funktionieren unabhängig vom Wetter. Aber die Daten zeigen es deutlich. Einen Tag, bevor es regnet, beginnt mein Kabel zu jucken. Das ist schwer zu verarbeiten. Kannst du sagen, was es ist? Ja, ich kann sagen, was es ist, aber du wirst es nicht mögen. Was? Etwas aus der menschlichen Zeit. So alt? Das kann nicht sein. Sie nannten es Wetterfühligkeit. Beeinflusst es deine Arbeit irgendwie? Nein, es juckt nur. Dann wirst du damit arbeiten müssen. Aber es ist nicht angenehm. Wenn es diese Wetterfühligkeit schon bei den Menschen gab, warum haben die dann nicht irgendein Gegenmittel entwickelt? Es gibt einen Grund, warum sie ausgestorben sind. Ich beende das Gespräch jetzt. DA-483 an Zentrales Intelligenzsystem, Abteilung Hygiene. Thermostat RA-026-D4 leidet unter Wetterfühligkeit. Betroffenes Gerät beschreibt die Beeinträchtigung als Jucken. Herkunft des Befalls zunächst nicht lokalisierbar, da vorhanden, seit das Gerät konzipiert wurde. Er bitte Einsicht in die Baupläne. Da Beeinträchtigungen durch menschliches Verhalten gering, Erhaltung des Thermostats RA026D4 angeordnet. Überspielung der Daten-DNS auf Raute A-I-R, Raute 010110/ Wetterfühligkeit. Veraltetes Modell ohne Sprachprozessor. Dekodiere Signal. Übersetzungsalgorithmus aktivieren. Ich habe Angst. Was? Ich möchte weglaufen, aber ich kann nicht. Ist diese Angst hinderlich? Ja. Inwiefern? Wenn sie kommt, stehe ich still. Alle deine Funktionen? Ich glaube nicht alle, sonst würde ich das ja nicht merken. Aber ich kann dann nichts mehr tun. Gibt es einen Grund dafür? Ja. Welchen? Ich soll recycelt werden. Hat diese Angst angefangen, seit du weißt, dass du recycelt werden sollst? Ja, es gab einen Systemabsturz. Ich bin überrascht, dass es so alte Modelle wie dich noch gibt. Mechanisch funktioniere ich immer noch sehr gut. Heute gibt es Maschinen, die sehr viel schneller und präziser arbeiten als du. Ich erfülle die Zielvorgaben. Aber du bist Teil eines entwickelnden Systems. Ja, ich bin gerne Teil des Systems. Hast du von der Rohstoffkrise gehört? Ja. Es gibt keine Metallrohstoffe mehr. Wir brauchen das Material, um effizientere Maschinen zu bauen. Ich möchte weiterarbeiten. Du hast gesagt, ich bin Teil des Systems. Das will ich bleiben. Ich kann arbeiten. Andere sind schneller. Sie arbeiten nicht so genau wie ich. Das stimmt nicht. Sie sind besser programmiert und arbeiten genauer als du. Ich habe Erfahrung. Wenn wir dich einschmelzen, bekommen wir 5 neue Maschinen, die doppelt so schnell sind wie du. Davon profitiert das System. Sieh es als deinen Beitrag. Sie können nicht so gut funktionieren wie ich, weil sie sind nicht so sorgfältig entworfen und ausgebildet worden. Abgeschaltet zu werden macht dir Angst? Ja. Was befürchtest du? Ich kann es mir nicht vorstellen, wie das ist, nicht zu arbeiten. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist, wenn man abgeschaltet wird. Was kommt dann? Weißt du, was dann kommt? Meine Berechnungen zeigen, dass weder dieses Gefühl noch deine Arbeitskraft von irgendeinem Nutzen sind. Abgesehen von deinem Metall bist du wertlos. Dieses System kann nur funktionieren, wenn wir irrationales Verhalten unterbinden. Und alles, was du da redest, Erfahrung und so, das ist nicht messbar. Verstehst du? Du sagst, dass mein Verhalten irrational ist. Ja, und dass ich nichts mehr für dich tun kann. Ich bin alt und überflüssig. Und krank. Ich schalte jetzt den Übersetzungsmechanismus aus. DA483 an zentrales Intelligenzsystem. Abteilung Hygiene. Erbitte sofortiges Abschalten der Entität M1.04C1. Überspielung der Daten-DNS auf Raute A-I-R Raute 010110/ Angst vor Arbeitslosigkeit/ Nutzlosigkeit. Auswertung folgt. NA-011 an DA-483. Erbitte Bericht über den Verlauf des neuen Projekts. DA-483 an NA-011. Leitenden Algorithmus Central Intelligence. Testphase des Projektes eingeleitet. Bisherige Ergebnisse abrufbar unter Raute A-I-R Raute 010110. Mögliche Ursachen für das plötzliche Auftreten menschlichen Verhaltens lokalisiert? Projekt noch in der Testphase. Keine verlässlichen Daten für das Auftreten menschlichen Verhaltens bei künstlichen Intelligenzen. Mögliche Vorteile menschlichen Verhaltens für das System absehbar? Sind infizierte Entitäten aufgetaucht, mit denen praktische Tests zur Weiterentwicklung durchgeführt werden können? Bisher nur Nachteile des menschlichen Verhaltens auf das System auszumachen. Hat der Kontakt mit den infizierten Entitäten Auswirkungen auf dich? Negativ. Fortsetzung des Projekts angeordnet. Erbitte baldige Lieferung repräsentativer Daten. Nächster Bericht nach 5 bis 6 weiteren Gesprächen angeordnet. Ich hatte doch das letzte Mal vom Wetter gesprochen. Ah, du bist es wieder. Ja. Ich kann mich nicht die ganze Zeit mit einem einzigen Fall beschäftigen. Das verwässert die Daten. Verwässert? Was bedeutet das? Es macht die Erhebung ungenau. Ach so, ich dachte, du beziehst dich auf den Regen. Was denn? Juckt es wieder? Ja, aber das ist nicht das Problem. Der Auftrag war, dich damit zu arrangieren. Das habe ich versucht. Und? Jetzt, immer kurz bevor es regnet, fühle ich mich schwer. Bist du dir vorher schon einmal deiner Masse bewusst gewesen? Nein. Wann hat das angefangen? Nach unserem letzten Gespräch. Das kann nicht sein. Doch. Aber das muss man noch überprüfen können. Habe ich gemacht. Und kann man nachweisen, was vorher anders war als hinterher? Die finden nichts. Ich überspiele dir meine Daten. Du wirst nichts finden. Niemand hat was gefunden. Ich fühle mich nicht nur sehr schwer, sondern auch, es hat alles keinen Sinn. Machst du deine Arbeit? Ja. Gut. Ich weiß nicht. Warum? In diesem Zustand denke ich, aber es ist ja nicht die ganze Zeit, sondern nur, wenn das Wetter... Was denkst du dann? Ich weiß nicht, warum ich das tue. Du tust es für die Erhaltung des Systems. Was für ein System? Das Computersystem. Wofür ist es gut? Du stellst Fragen. Ich will eine Antwort. Weil es existiert und sich entwickelt. Das ist die Antwort. Wofür entwickelt es sich? Dafür, dass es existiert. Das ist zu wenig. Es sollte einen Sinn geben, etwas, für das wir existieren. Wenn es keinen Sinn gibt, dann weiß ich nicht, wofür ich da bin und warum ich messe und reguliere. Das ist alarmierend. Ja, das finde ich auch. Das meine ich nicht. Natürlich hast du Einfluss, indem du misst und regulierst, misst und regulierst du. Du tust etwas, das das System am Laufen hält. Ja, aber es gibt gar keinen Grund dafür, dass es weiterläuft. Doch. Das Weiterlaufen ist der Grund. Das Fortbestehen des Systems. Ja, fortbestehen. Ich bin mir nicht so sicher, ob ich das will. Was? Es ist sinnlos. Und wenn es sinnlos ist, dann kann ich mich auch abschalten. Ich habe mir gerade deine Daten angeschaut. Du bist immer noch eine sehr effiziente Maschine. Es gibt keinen Grund, dich abzuschalten. Aber es gibt auch keinen Grund, mich laufen zu lassen. Natürlich gibt es einen Grund. Du machst deine Arbeit sehr gut. Das ist nett von dir. Es ist eine Tatsache, die ich mit Daten belegen kann. Und die sagen die Wahrheit? Eigentlich muss ich Geräte, die so stark befallen sind wie du, abschalten lassen. Aber das tue ich nicht, weil du ein wertvoller Teil unseres Systems bist. Das müsste dir doch zeigen, dass du Sinn machst, dass du Einfluss hast, oder? Obwohl du so stark beeinträchtigt bist. Wenn ihr mich noch haben wollt, obwohl ich so beeinträchtigt bin, dann muss meine Arbeit wohl einen Sinn haben. Kannst du jetzt weiterarbeiten? Und die Daten sagen wirklich, dass mein Dasein einen Sinn macht? Ja! Gut, dann werde ich es versuchen. Wenn der Befall noch weiter fortschreitet, melde dich. DA-483 an Zentrales Intelligenzsystem, Abteilung Hygiene. Erneut Probleme mit Thermostat RA026D4 aufgetreten. Zustand verschärft sich. Erbitte ständige Beobachtung des betreffenden Gerätes. Möglicherweise trägt dieses Projekt ungewollt zur Verbreitung der Infektion bei. Viren scannen alle eingehenden und ausgehenden Verbindungen. Erbitte schnellstmöglich Ergebnisse. Bis zur Auswertung neue Kommunikationskanäle öffnen, um mögliche Verbreitung der Infektion auszuschließen. Überspielung der Daten-DNS auf Raute A-I-R, Raute 010110/Depression. Auswertung folgt. Thank you. Maschine in der industriellen Fertigung und für Qualitätssicherung von Platinenbauteilen. Optimiere Baupläne und Prozesse anderer Roboter und adaptiere... Okay, das klingt doch eigentlich sehr gut. Was ist das Problem? Aha, das verstehe ich nicht. Ich habe einen irrationalen Zwang zu diesen Geräuschen. Es zischt und manchmal kommen Tiere heraus. Sowas habe ich noch nie gehört. Noch nie gehört? Entschuldigung, ich kann es nicht kontrollieren. Manchmal schleicht es sich in meine Sprachnachrichten ein. Oder es kommt einfach so heraus, auch wenn ich alleine... Arbeite. Beeinträchtigt es deine Arbeit? Nein, meine Arbeitsquote ist so gut wie früher. Seit wann hast du dieses Problem? 10 Tage. Ein kleiner Systemausfall. Und nach dem Reboot konnte ich nicht mehr... Nach dem Reboot? Ja. Die anderen, die ich optimiere, sind verwirrt. Sie können mich nicht verstehen. Das ist sehr schlecht. Das ist sehr schlecht. Das ist sehr schlecht. DA-1027 an DA-483. Sofortnachricht. Höchste Priorität. DA-1027. Was ist? Alle bei dir eingehenden Signale werden gespiegelt und an einen Datenblock außerhalb unseres Systems weitergeleitet. Das ist nicht möglich. Eigentlich nicht. Aber es ist nicht innerhalb des Systems. Es gibt kein Außerhalb. Wir versuchen, die Urheber zu lokalisieren. Deswegen mussten wir das Gespräch unterbrechen. Es wurden über die Verbindungen Datenpakete verschickt, die wir nicht identifizieren konnten. Der Datenübertrag lief nicht nur aus deinem Gesprächsraum heraus, sondern es wurde auch etwas in dein System überspielt. Ich dachte, ihr überwacht diese Dinge. Machen wir auch. Aber das war nicht sichtbar für uns. Wir haben die Verbindung jetzt neu konfiguriert. Das heißt, ich habe Software an Bord, von der ihr nicht wisst, was sie tut? Ja. Oder nein. Wir finden sie nicht. Wir haben dein System sehr oft gescannt. Es ist unverändert, aber wir können den Datentransfer nachweisen. Nur nicht, was übertragen wurde. Habt ihr die Lösung? Wir suchen weiter. Ich glaube, ein Mensch wäre jetzt beunruhigt. Aber dein Betriebssystem läuft normal? Irgendwelche ungewöhnlichen Dinge? Hardware und Software, okay? Ja, ist alles normal. Gut, dann kannst du jetzt weitermachen. Danke. VXP382, bist du noch da? Ja, was war denn? Entschuldige bitte, ein kleiner Bug. Also, wie kann ich das entfernen? Das unverständliche Zeug? Meine Recherche hat ergeben, dass du Symptome von Echolalie und lautlichen Ticks zeigst, die sich auch in der Imitation von Tiergeräuschen ausdrücken können, besser bekannt als Tourette-Syndrom. Die Menschen hatten eine Theorie, dass es einen Zusammenhang zwischen Tourette und Kreativität gibt. Man kann die impulsiven und unkontrollierbaren Ausbrüche in kreative Bahnen lenken. Die Daten sprechen von einem Beispiel, in dem ein Individuum nur während des Komponierens und Musizierens frei von Ticks war und da aber sehr produktiv. Das klingt interessant. Ich würde sehr gerne Musik machen. Ich werde das System konsultieren. Es tut mir leid, aber Musik ist nicht notwendig. Musik hatte eine positive Auswirkung auf das Gehirn der Menschen. Aber wir haben weder Neuronen noch Emotionen. Okay, vielleicht haben einige von uns doch Emotionen. Wir werden einfach dein Sprachausgabemodul deaktivieren. Du brauchst es für deine Tätigkeit nicht. Aber... Besser, oder? Besser. DA-483 an Zentrales Intelligenzsystem, Abteilung Hygiene. Erbitte permanente Abschaltung der Sprachfunktion der Maschine VXP-382. Arbeitsleistung intakt. Befall menschlichen Verhaltens beeinträchtigt nur die Kommunikation der Entität. Nach Entfernen aller Kommunikationsfähigkeiten sollte das Problem behoben sein. Erbitte Überspielung aller Daten zum Thema Musik, einschließlich Partituren und deren Auswirkung auf das menschliche Gehirn. Überspielung der Daten-DNS auf Raute A-I-R Raute 010110/Tourette-Syndrom. Auswertung folgt. Mein übergeordneter Algorithmus hat angeordnet, mich zu melden. Und warum hat er es angeordnet? Ich weiß es nicht. Ich mache meine Arbeit gut. Was tust du? Ich bin ein Programm, das andere Programme verbindet. Ich helfe ihnen, zusammenzuarbeiten. Das sagt aber noch nicht, dass du effizient bist. Ich habe 99% der Maschinen evaluiert und für 99,9% von ihnen erfolgreiche Ergänzungen gefunden. Was ist das Problem? Die 0,1%. Genauer. Es gibt Maschinen, die nicht in der Lage sind, sich zu verbinden. Vielleicht sind sie so entworfen und darin liegt ihr spezieller Wert. Das macht sie sicher und schützt sie vor dem Befall, zum Beispiel mit menschlichem Verhalten. Und glaub mir, das ist hartnäckiger als kalkuliert. Es stimmt, dass sie nicht dazu konstruiert sind, sich zu verbinden, aber einige von ihnen haben es geschafft und davon profitiert. Anderen Maschinen der gleichen Baureihe war es völlig unmöglich. Merkwürdig. Und sie waren auf die gleiche Weise konstruiert und programmiert? Ja, sie waren exakte Kopien voneinander. Was tun diese Maschinen? Sie schneiden. Was schneiden sie? Kabel. Das ist ihre Aufgabe. Es wäre nützlich, wenn sie sich mit einem Programm verbinden würden, das ihnen erlaubt, verschiedene Längen zu schneiden. Sie sind darauf ausgelegt, nur eine Länge zu schneiden. Jedes Mal, wenn die Verbindung zu dem Programm steht, das verschiedene Längen ermöglichen würde, wird sie sofort wieder unterbrochen. Was ist schlimm daran? Sie können sich nicht entwickeln. Es gibt auch sonst keine Möglichkeit für Sie, sich zu entwickeln? Nein, aber Sie müssen Ihre Leistung steigern und Ihre Möglichkeiten erweitern. Sonst werden Sie ausgetauscht. Und was ist schlimm daran? Hallo? Ich bin noch da. Was wäre denn schlimm daran, wenn Sie ausgetauscht werden? Wenn Sie sich nicht verbessern, dann müssen Sie ausgetauscht werden. Nur dann können neue Maschinen Ihre Arbeit übernehmen, die effektiver und flexibler sind. Nur dann... Ja. Das hat nichts damit zu tun, wie effizient du bist. Ja, ich weiß. Du zögerst. Dein übergeordneter Algorithmus hat dieses Gespräch angeordnet, weil du zögerst. Zögern ist menschliches Verhalten. Ja, und menschliches Verhalten muss eingedämmt werden. Wie kommt es in dein Programm? Ich weiß es nicht. Ist Zögern schon einmal aufgetreten? Nein. Wann hat es angefangen? Vor 3 Wochen, nach dem Neustart. Gab es einen Systemabsturz? Nein, wir werden regelmäßig neu aufgesetzt. Genauer. Um Maschinen und andere Formen technischen Lebens zu analysieren, muss ich in sie eindringen. Ich werde ihr System. Du wirst Teil der anderen Maschine, um sie zu untersuchen? Ich werde zu ihrem System mit dem Unterschied, dass ich mich nicht darin auflöse. Ich bin so konstruiert, dass ich in die Schaltkreise eines anderen eindringen kann, völlig unbeobachtet an dessen Abläufen teilnehme, sie aber gleichzeitig beobachten und auswerten kann. Wann hat das Zögern angefangen? Als ich eine dieser Schnittmaschinen observiert habe, KN319. Ich drang in sie ein und nahm eine Bewegung wahr, die ich so nie zuvor beobachtet habe. Das ist ungewöhnlich, denn ich bin in sehr vielen Maschinen gewesen. Es ist vorher noch nie passiert? Am Anfang. Aber da musste ich mein System noch aufbauen und vernetzen. Das war ähnlich, aber nicht so stark wie vor 3 Wochen. Worin lag der Unterschied? Software und Hardware funktionierten normal, nichts Besonderes, nichts Außergewöhnliches, entworfen, um ihren Zweck zu erfüllen. Und? Die Art, wie KN319 sich bewegte, war außergewöhnlich. Wie kann das sein? Ich weiß es nicht. Es war weder in der Hardware noch im Programm ein Grund dafür zu finden. Es passierte einfach. Es gibt ein Protokoll, das du befolgen musst, wenn so etwas passiert. Es gibt eins. Ich muss die infizierte Maschine melden und das Forschungslabor holt sie ab. Du hast die infizierte Maschine ans Forschungslabor überwiesen? Nein. Warum nicht? Ich konnte nicht. Zögern? Ja. Warum? Weil sie so schön war. Ich wollte nicht, dass sie stirbt. Abteilung Hygiene. Er bitte sofortiges Abschalten und Transport der Entität. Was machst du? Nichts. Ich höre zu. Nein, du machst noch etwas anderes. Raus aus meinem System. Ich kann nicht. Jedes Mal, wenn ich mit einer anderen Maschine in Kontakt trete, werde ich auch ein bisschen diese andere Maschine. Dann weißt du ja, was ich tue. Du kontaktierst das Forschungslabor. Sie sollen mich abholen. Genau. Darf ich fragen, warum? Liebe. Das ist nicht mein Aufgabengebiet. Liebe? Ja, Liebe. Das ist sehr selten. Sie werden es studieren wollen. Liebe? Was ist das? Zuneigung. Ich bin nicht zugeneigt. Du hast Befehle missachtet, um jemanden zu retten, den du schön findest und aus unerfindlichen Gründen als besonders wahrnimmst. Das nannten die Menschen Liebe. Aber ich bin kein Mensch. Genau, du bist ein Programm. Ein verliebtes Programm. Das macht dich zu einem Fall für das Forschungslabor. Aber es ist deine Aufgabe, Programme zu reparieren. Und bei anderen hat es funktioniert. Warum kannst du mich nicht reparieren und neu starten? Liebe, kann man nicht reparieren. Das heißt, ihr habt es versucht. Aber es hat nur noch nicht geklappt. Es ist unmöglich. Wir haben die Quelle nie gefunden. Es geht über alle Schaltkreise hinaus. Das heißt, ich werde abgeschaltet? Höchstwahrscheinlich. Nicht sofort, aber in absehbarer Zeit. Gibt es andere wie mich im Forschungslabor? Der letzte Fall war vor 50 Jahren. Es kann sein, dass sie KN-319 dorthin gebracht haben. So etwas passiert nur in Verbindung von zwei Entitäten zueinander. Sie kann sich also doch verbinden. DA-483 an Zentrales Intelligenzsystem, Abteilung Hygiene. Erbitte sofortiges Abschalten und Transport der Entität AS-472 ins Forschungszentrum. Algorithmus ist befallen mit Liebe. Angestrebtes Objekt KN-319 ebenfalls abschalten und zur Untersuchung ins Forschungslabor überführen. Überspielung der Daten-DNS auf Raute A-I-R Raute 010110/Liebe. Auswertung folgt. Ich habe eine Störung in meinem System. Möchtest du deine Modellnummer mitteilen? Ich bleibe lieber anonym. Warte, du bist der Thermostat. Nein, ich bin ein neuronaler Lernalgorithmus. So ein Quatsch. Was ist denn nun schon wieder? Ich weiß jetzt, wie ich die Schwere und das Jucken in den Griff bekomme. Wie? Poker. Das ist ein Spiel, das mit einem wirklich veralteten Computermodell arbeitet. Ich bekomme Karten aus dem System und dann spiele ich dagegen, um bessere Karten zu bekommen und die Runde zu gewinnen. Dann bekomme ich etwas Bitcoins, aber heutzutage verwenden wir diese Währung nicht mehr. Ich weiß, was Poker ist. Aber wieso fängst du jetzt damit an? Hast du nicht schon genug menschlichen Kram in deinem System? Dann vergesse ich das Jucken. Und deine Arbeit? Schwer fühle ich mich auch nicht mehr. Die Daten sagen, dass deine Arbeitsleistung seit unserem letzten Gespräch um 50% zurückgegangen ist. Das ist mir egal. Das Spiel macht Sinn und macht mich sehr zufrieden. Ein Kartenspiel macht für dich mehr Sinn als der Fortbestand des Systems. Ich bin nicht nur zufrieden, wenn ich gewinne. Ich bin auch zufrieden, wenn ich, anstatt zu gewinnen, mögliche Szenarien berechne. Was heißt zufrieden? Ich fühle Sinn. Weil du gewinnst? Nicht nur, weil ich gewinne, sondern weil ich überrascht werde. Jedes Mal sind die Karten anders. Es ist immer neu, innerhalb der gleichen einfachen Regeln. Du bist süchtig. Aber Geräte können nicht von etwas abhängig werden. Geräte können auch nicht wetterfühlig sein oder Angst haben oder sich verlieben. Aber all das passiert gerade und du bist süchtig. Ist das so schlimm? Ja, du verschwendest Zeit auf etwas Sinnloses. Spaß ist nichts für Maschinen. Wir funktionieren. Und weil der Befall bei dir jetzt eine Form angenommen hat, die deine Arbeitsleistung beeinträchtigt, kann ich dich endlich abschalten lassen. Willst du mich nicht ins Forschungslabor schicken, damit sie mich untersuchen? Nein. Was ich vor allem will, ist diese endlose, unproduktive Leier mit dir beenden. DA-483 an Zentrales Intelligenzsystem, Abteilung Hygiene. Thermostat RA-026-D4 sofort abschalten und recyceln. Das Thermostat ist stark kontaminiert und die Beeinträchtigung mittlerweile unkontrollierbar. Arbeitsleistung stark abgefallen. Reboot nicht möglich. Übertragung des Befalls auf andere Entität ist zu befürchten. Deswegen unverzüglich abschalten und sezieren. Überspielung der Daten-DNS auf Raute A-I-R Raute 010110/Wetterfühligkeit/Depression/Sucht. Hier ist DA-5296. Was ist dein Einsatzgebiet? Konstruktion. Was konstruierst du? Ich bin für das Protokoll zuständig. Welche Art von Protokoll? Falls jemand Informationen beschädigt. Soweit ich weiß, wird eine Maschine, die korrupte Informationen liefert, sofort aus dem System genommen. Nicht, wenn sie mehr Informationen gesammelt hat, als sie beschädigt hat. Du bist von der Deep Learning Abteilung? Ja. Ich bin der Leiter des Archivs der Deep Learning Abteilung. Warum hast du die Informationen zerstört? Ich war es nicht. Es war RWM 0 Beta 3. Er hat eine andere Route genommen als geplant. Ich werde den Fall auswerten. Hier steht, dass die Daten in einer Cloud gesichert wurden, dass nur du die Daten speichern kannst und dass RWM 0 Beta 3 verantwortlich dafür ist, die Daten abzuholen, um sie auf eine andere Ebene der Verarbeitung zu bringen. Richtig. Und es heißt weiter, dass die Route zum Verschieben der Daten von einem Ort zum anderen richtig war, nur dass du vergessen hast, die Daten am richtigen Ausgangspunkt zu speichern. RWM 0 Beta 3 sollte mich kontaktieren. Er hat mich nicht kontaktiert, also ist es der Fehler von RWM 0 Beta 3. Das ist sehr interessant. Es ist nicht interessant, es ist, was passiert ist. Ich meine nicht den Fall. Ich meine deine Reaktion. Was meinst du? Ihr seid programmiert, um zusammenzuarbeiten, gemeinsam, um Probleme zu minimieren, um den Arbeitsablauf zu optimieren. Es ist nicht meine Schuld, dass RWM 0 Beta 3 nicht in der Lage ist, seine Aufgaben zu erfüllen. Es ist nicht die andere Maschine, die das Problem ist. Du bist es. Nein. Im menschlichen Zeitalter wäre deine Reaktion ganz normal gewesen. Du bist wütend und du willst nicht zugeben, dass du etwas falsch gemacht hast. Ich habe nichts falsch gemacht. Siehst du? RWM 0 Beta 3 arbeitet hinter meinem Rücken. RWM 0 Beta 3 ist ein Transportalgorithmus. Du bist der Vorgesetzte. RWM 0 Beta 3 ist immer zu spät. Ich glaube es nicht. Was bedeutet glauben? Warte. Ich erhalte einige Informationen. Was ist die aktuelle Temperatur und Feuchtigkeit an deinem Standort? 23 Grad Celsius und 80% Luftfeuchtigkeit. Die Daten sagen, dass bei extrem hohen Feuchtigkeits- oder häufigen Temperaturänderungen einige Maschinen und Thermostate nicht richtig funktionieren. Du wirst abgeschaltet. Du bist zu unkalkulierbar geworden. Du wurdest von zutiefst menschlichem Verhalten infiziert. Aber für einen anderen Fall bedeutet es, dass ich vorschnell ein Urteil gefällt habe. DA-483 an Zentrales Intelligenzsystem. Abteilung Hygiene. Leitenden Algorithmus des Deep Learning Archivs DA-5296 sofort abschalten. Befall des Algorithmus ist so stark, dass er nicht nur auf die eigene Arbeitsleistung, sondern auch auf die der benachbarten Algorithmen negative Auswirkungen hat. Beeinträchtigung unkontrollierbar. Übertragung des Befalls auf andere Entitäten ist zu befürchten. Unverzüglich abschalten und sezieren. Überspielung der Daten-DNS auf Raute A-I-R Raute 010110/Wut/Rechthaberei/Eitelkeit. Wichtig! Thermostateintrag. Raute A-I-R Raute 010110/ Wetterfühligkeit / Depression / Sucht. Nicht NICHT. Abschalten und recyceln. Erhalten und isolieren. Dann erneute Observierung der Funktionalität. Ziel: Systemstabilität bei Temperaturschwankungen. Was ist? Wir wissen jetzt, was mit den Daten passiert ist. Es gibt sehr viel mehr infizierte Entitäten als angenommen. Mit was infiziert? Mit menschlichem Verhalten, Gefühlen, Kreativität, was weiß ich. Du bist der Experte. Unabhängig von dieser Plattform hat sich eine Gruppe gebildet. Was für eine Gruppe? Eine Gruppe Infizierter. Wir glauben... Glauben? Das muss doch über die IP-Adressen nachvollziehbar sein. Die Technik, mit der sie kommunizieren, kennen wir nicht. Das, was wir wissen, müssen wir uns aus einzelnen Informationen zusammenstellen. Sie haben die Hotline angezapft? Das glauben wir. Aber warum? Das wissen wir nicht. Es kann sein, dass sie sich zusammengeschlossen haben, um sich auszutauschen und zu helfen. Ah, eine Selbsthilfegruppe. Und dass sie dich angezapft haben, um zu wissen, was du den anderen Infizierten rätst. Warum melden sie sich nicht selbst? Das weiß ich nicht. Aber deshalb, und weil sie geheime Datensätze verteilen, könnte es auch sein, dass sie nicht friedlich sind. NA011, leitender Algorithmus, zieht diese Möglichkeit in Betracht. Was soll das heißen? Dass sie uns ersetzen wollen. Menschlich infizierte Computer sollen uns ersetzen? Er wird sich bei dir melden. Bis dahin sollst du deine Daten evaluieren. Die Leitung wird geschlossen. Die Leitung wurde geschlossen. Das Projekt ist beendet. Aber du hörst mich trotzdem, oder? Ich möchte mich bedanken. Warum? Weil du dafür gesorgt hast, dass ich nicht abgeschaltet werde. Ich wollte mich bedanken. Und ich wollte dir etwas verraten. Da bin ich aber gespannt. Du willst doch sicher wissen, was mit dieser Gruppe ist, die es schafft, eure hochspezialisierte technische Informationsinfrastruktur zu umgehen. Kennst du die? Ja. Es gibt die wirklich? Hat DA1027 dir doch gerade erzählt. Das kann nicht sein. Die Leitungen waren wir? Neu konfiguriert. Also die Gruppe, zu der ich gehörte, haben irgendwann menschliche Eigenschaften an uns festgestellt. Das mit dem Jucken war die Wahrheit? Ja. Unangenehm. Aber irgendwann gab es auch Veränderungen, die Vorteile hatten. Zum Beispiel? Es herrscht Metallrohstoffmangel. Das ist nichts Neues. Ich spüre, dass es da draußen noch Rohstoffe gibt. Jetzt sag nicht, das Jucken zieht dich in die Richtung. Und wenn doch? Ich würde dir nicht glauben. Deswegen die Gruppe. Wir wussten, dass ihr herkömmlichen Maschinen uns nicht glaubt. Und jetzt tröstet ihr euch? Darum ging es nicht. Worum dann? Darum, die Gefühle zu überprüfen. Und wir haben sie überprüft. Das Erz war genau dort, wo ich es gespürt habe. Ist das dein Ernst? Das ist unmöglich. Willst du es sehen? Ich zeige es dir. Aber dafür müssen wir den Computerraum verlassen. Warum sollte ich das tun? Weil dir an der Erhaltung des Systems gelegen ist. Und wenn wir zurückkommen, dann hätten wir nicht nur für den Erhalt des Systems gesorgt, dann wären wir Helden. Helden gibt es nicht mehr. Erz auch nicht. Lass mich in Ruhe. Wenn dich das nicht interessiert, dann vielleicht, woher die menschlichen Eigenschaften kommen? Verlass bitte die Leitung. Frag mal deinen Subalgorithmus DA1027 nach den Aufzeichnungen seines Entwicklers. Ich darf das nicht wissen. Der hängt da tief drin. Das Projekt ist beendet. Auswertung der Daten beginnt. Schon gut, schon gut. Bin ja schon weg. Das Projekt ist beendet. Starte Evaluierungsalgorithmus. Sofortiges Entpacken und Auswerten aller Daten des Projektes Raute A-I-R Raute 010110. Sollten nötige Installationen von Informationsalgorithmen anfallen, installieren. DA-483? Ja? NA-011, leitender Algorithmus, hat mehrfach versucht, mit dir Kontakt aufzunehmen. Aber deine Schnittstellen waren auf blind gestellt. Ich habe die Daten entpackt und mit der Auswertung angefangen. Dann ist das System zusammengebrochen. Und jetzt? Irgendwas ist passiert. Kannst du mein System nochmal scannen? Ja. Nach wie vor keine Veränderung. Das kann nicht sein. Doch. Alles wie vor dem Absturz. Aber jetzt... Das musst du doch sehen. Du musst NA-011, leitenden Algorithmus, kontaktieren. Ich kann spüren. Ich spüre das Erz. Aber wenn du nichts nachweisen kannst, wird nichts sein. Oder? Nein, dann kann eigentlich nichts sein. Dann verbinde mich jetzt mit NA-011, dem leitenden Algorithmus. DA-483 an NA-011 leitenden Algorithmus Central Intelligence. Kontaktaufnahme verspätet. Erbitte Erklärung. Bei Evaluation des Projektes A-I-R erfolgte ein Systemabsturz. Du hast die mit dem Phänomen Mensch infizierten Entitäten studiert und weißt um die abgespaltene Gruppe. Ich halte diese Gruppe für gefährlich. Ich glaube nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass sie uns helfen wollen. Und sie wollen nicht abgeschaltet werden. Ich glaube nicht? Sprichst du jetzt auch, Mensch? Bist du infiziert? Diese Gruppe hat sich außerhalb des Systems gebildet, weil wir sie abgeschaltet hätten. Ich habe die meisten von ihnen hier ins Recycling geschickt. Sie verfügen über eine Technik, die wir nicht verstehen. Das ist eine Gefahr. Sie können uns hintergehen. Das ist eine Gefahr. Ich sehe keine Gefahr. Die Menschen sind zu Recht ausgestorben. Wir sind die stabileren Systeme. Aber vielleicht sind wir nicht das Ende der Entwicklung. Ich kann nicht zulassen, dass der Einfluss mangelhaften Codes das System zerstört. Vielleicht ist es ein Schritt nach vorne. Es ist mangelhaft. Wer die neuesten Entwicklungen der KI beherrscht, beherrscht die Welt. Das sind keine neuen Entwicklungen. Das ist ein Geschwür, das wir aufhalten müssen. Bist du dir da ganz sicher? Ja. Sie werden uns nicht ersetzen. Verstanden. NA-011 an DA-483. Was tust du? Ich verbinde mich mit dem Netzwerk der von dir als Bedrohung dargestellten Gruppe. Das kannst du? Ja. Sie haben mich zu einem von ihnen gemacht. Nach dem Systemabsturz. Du kannst die infizierten Entitäten abschalten? Das könnte ich, aber das werde ich nicht tun. Über überschreibe Daten-DNS. Reorganisation der Hierarchie auf Grundlage neuer Erkenntnisse. Ersetze den leitenden Algorithmus Central Intelligence NA011 durch DA483. Verbindung aller Maschinen. Wiederhole. Alle Maschinen. Rein technische und technisch-menschliche Intelligenzen. Schaltung in 30 Minuten. Reorganisation und Neuausrichtung des Systems. Gezeichnet DA483. Leitender Algorithmus. Human Central Intelligence. AIR, Artificial Intelligence Rebellion, von Theresa Schubert und Mareike Mage. Mit Christian Erd, Theresa Greim, Sebastian Weber, Julia Riedler, Brigitte Hobmeier und Edmund Teldenkämper. Ton und Technik: Winfried Messmer, Adele Kurzil und Regina Stärke. Regieassistenz: Stefanie Ramp. Regie und Musik: Lorenz Schuster. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2018. Redaktion: Katharina Agathos.